blutige Seele, keine Verführung auf dem Weg, keine Begierde, kein Geschmack, keine Ahnung, kein Beleg, Langeweile und Idiotie, ewige Liebe in Agonie. Mach das falsche Mut zur Blamage, schüttel deinen Kopf, nicht deinen Arsch. Mach das falsche, traurig zu versagen, schüttel deinen Kopf, wenn sie dich fragen. Fieser Mond, fieses Herz, steht zusammen, scheint zu hell. Gehst du oder kommst du erst? Driftet langsam, reißt so schnell. Letztes Urteil des Gerichts: Du gibst so viel und ich geb nichts. Mach das falsche Mut zur Blamage, schüttel deinen Kopf, nicht deinen Arsch. Mach das falsche, trau dich zu versagen, schüttel deinen Kopf, wenn sie dich fragen. Mach das falsche Mut zur Blamage, schüttel deinen Kopf, nicht deinen